Jetzt, im Oktober 1905, nach dem Mordanschlag auf die Jima Valvos, bat Petrosino den Secret Service, der ihn einst selbst um Unterstützung gebeten hatte, um Amtshilfe. Er hatte sein Leben riskiert, um der Behörde zu helfen und den Präsidenten zu schützen, doch das war nicht alles. Italiener wurden importiert, um Amerikas Infrastruktur aufzubauen. Jedes Jahr trugen sie Millionen Dollar zur Wirtschaftsleistung bei. Sie waren im Großen und Ganzen anständige, loyale, fleißige Bürger. Und sie wurden schikaniert von außergewöhnlich grausamen Verbrechern, während ihr Staat praktisch untätig zusah. Stand Italo-Amerikanern derselbe Schutz durch das Gesetz zu wie allen anderen? Petrosino fand, das sei der Fall. Am Tag nach seinem Interview für die New York Times erhöhte er den Einsatz in einem anderen Blatt. »Sie halten mich vielleicht für verrückt«, sagte er, »aber wenn die Bundesbehörden uns nicht helfen, erlebt New York womöglich eines Tages die größte Katastrophe aller Zeiten.« Nachdem sein Appell veröffentlicht war, lehnte Petrosino sich zurück und wartete auf Antwort. Die kam am 21. Oktober in der Times. Ein ungenannter Funktionär aus dem Finanzministerium, dem der Secret Service unterstellt war, beantwortete förmlich Petrosinos Bitte. »Wenn Detective Prosini«, sagte er, »die Hilfe des Secret Service in seinem Kampf gegen die Black Hand bzw. die Mafia wünscht, kann er sie gerne haben, sofern er unsere Männer so bezahlt wie die Angestellten einer privaten Detektei.« Der Bund beschränkt seine Tätigkeiten auf Privatpersonen, und solange er nicht gegen den Staat selbst vorging, hatte die Behörde keine Handhabe für ein Einschreiten. Diese Antwort hatte praktische Gründe. Der Secret Service hatte in New York nur 20 Agenten, die vollauf damit beschäftigt waren, Fälscher zu jagen. Das war eine wichtige Aufgabe, die einiges an Zeit und Geld kostete. Sich auch noch um die Black Hand zu kümmern, wäre eine enorme zusätzliche Belastung gewesen. Außerdem war es dem Secret Service eigentlich gar nicht gestattet, in Verbrechen wie denen der Black Hand zu ermitteln, obgleich die Regierung Roosevelt diese Einschränkung bis 1905 irrelevant gemacht hatte. Die Rolle der Behörde war auf verschiedenste Arten von Verbrechen wie Korruption oder Immobilienbetrug ausgedehnt worden, in denen ihre Agenten laut Gesetz nicht hätten ermitteln dürfen. Obendrein war der Secret Service schon einmal gegen die Black Hand vorgegangen, im Fall von Staatsanwalt Marx. Fakt ist, wenn die Behörde Petrosino und seinen Leuten hätte helfen wollen, hätte sie gekonnt. Doch sie wollte nicht. Und die Stellungnahme des anonymen Bürokraten war nicht bloß eine Ablehnung, sie war ein Affront. Wenn Italo-Amerikaner vor Mord und Erpressung geschützt werden wollten, das ließ die Behörde Petrosino damit wissen, dann mussten sie eben dafür zahlen. Weshalb würde ein Sprecher einer staatlichen Behörde öffentlich einen Polizisten vorführen, der versucht zu verhindern, dass amerikanische Bürger ermordet werden? Abgesehen von den scharfen Worten gibt es keinen Hinweis darauf, was sich dahinter verborgen haben mag. Auch in den Archiven des Secret Service findet sich nichts. Vielleicht waren es bloß Vorurteile gegen Italiener. Vielleicht war man verschnupft, weil ein Dago sich erdreistete, derart öffentlich Forderungen an die Behörde zu stellen. Was die Gründe auch gewesen sein mögen, die Botschaft war klar. Italienische Einwanderer würden in ihrem Kampf auf Leben und Tod mit der Black Hand keine Hilfe bekommen. Amerikaner oder nicht, sie wurden den Wölfen zum Fraß vorgeworfen.